Für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne wurden jüngst das rumänische Nationale Vorbereitungskomitee, das französische Vorbereitungskomitee und das peruanische Vorbereitungskomitee jeweils gebildet. Die Komitees beschlossen, zum Tag der Sonne das heilige revolutionäre Leben von Genossen Kim Il-sung und seine unvergänglichen Verdienste durch Massenmedien umfangreich vorzustellen und verschiedene politisch-kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. In letzter Zeit fand in Cotonou eine Veranstaltung zur Bildung des beninischen Nationalen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung statt.